bist vom Himmel gefallen, wie strahlender Sohn der Morgenröte. Zu Boden bist du geschmettert, du Bezwinger der Völker. Tiere dazu.